Liebste, geht es dir gut? Dein Mann ist bei den Soldaten. Am 3. Mai ist er eingerückt und am 4. hört, was er schrieb. Liebste, sagt ihm Johannes, sein Vater sei auf große Taten. Am 3. Mai ist er eingerückt, denn er hat euch beide sehr lieb. Hast du unseren Abschied auch gut überstanden? Man hätte viel öfter mal Wein trinken müssen, auch ohne Anlass nur auf uns und das Kind. So gab uns nun der Abschied ein besseres Wissen. Für die Zeit danach, für die Zeit danach. Wirst jeden Morgen das Kind zur Krippe bringen. Ach, ich weiß ja, schon immer machst du das und hetzt von dort dann zur Arbeit, ich sag dir. Wieder da bin, bring ich es, ich tu das. Für die Zeit danach, für die Zeit danach. Liebste, geht es dir gut? Dein Mann ist bei den Soldaten. Am 3. Mai ist er eingerückt und am 4. hört, was er schrieb. Sagt ihm Johannes, sein Vater sei auf große Taten. Am 3. Mai ist er eingerückt, denn er hat euch beide sehr lieb. Manchmal wirst du dich nach deinem Mann sehnen, so wie eine Frau nur den Mann ersehnen kann. Du wirst warten können, doch bei anderen Problemen steht meine Brigade auch mal ihren Mann. Für die Zeit danach, für die Zeit danach. Nun ist dein Geschirrabwasch immer viel kleiner, dünner dein Portemonnaie, die Abende leerer. Unruhig träumt das Kind doch jeder Tag, den wir so verbringen, wird einen Tag schwerer. Für die Zeit danach, für die Zeit danach, für die Zeit danach, für die Zeit danach. Liebste, geht es dir gut? Dein Mann ist bei den Soldaten. Am 3. Mai ist er eingerückt und am 4. hört, was er schrieb. Liebste, sagt ihm Johannes, sein Vater sei auf große Taten. Am 3. Mai ist er eingerückt, denn er hat euch beide sehr lieb.